Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 516, der Prozess. So. Ja, diesmal wird es einen kurzen Uncast geben. Ja gut, okay, das habe ich schon ein paar Mal gesagt und rede dann trotzdem ewig lang um ein Thema rum. Aber ich habe nicht viel Themen. Weiß nicht, was da los war. Es waren, ja, sagen wir mal, nicht viele interessante Nachrichten diesen Monat oder diese Woche, Entschuldigung, zu finden im in der Tech News Welt, ja, weil, ja, warum denn? Ich weiß es nicht genau, kann ich nicht sagen. Vielleicht, weil momentan so viel Stress anderweitig ist, dass da auch die US-amerikanischen Tech-Zeitschriften oder die Tech-Presse eben nicht so umfangreich berichtet, oder es gibt einfach nun mal eine Flaute im Moment, ja, wundert mich ja nicht, man nennt es ja auch nicht umsonst das Sommerloch, ja, das steht uns ja jetzt bevor, und von daher muss man halt jetzt mit dem vorlieb nehmen, was wir haben. Und ich war ja so verzweifelt sogar, ne, dass ich sogar noch mir Gedanken gemacht habe über eine Newsmeldung, die eigentlich mit Android gar nichts zu tun hat. Nämlich es geht um das iPhone in 2021. Das soll ja komplett auf Anschlussbuchsen verzichten, so heißt es in einem Bericht. Apple musste ja oder wurde ja von der EU dazu verdonnert, jetzt dieses USB-C zu unterstützen. Da wehrt sich natürlich auch Apple dagegen und möchte an ihrem proprietären Lightning-Anschluss festhalten. Klar, sonst können die ja nicht genug Kohle verdienen, ja, mit Zubehör. Aber wie auch immer, das ist jetzt wohl in Frage gestellt, ob das überhaupt noch Sinn macht, so ein Wechsel, denn bis 2021, so hier heißt es, soll der Konzern angeblich planen, auf alle Anschlüsse zu verzichten. Ja, geladen wird über induktive Technologie und ja, Verbindung mit dem Computer kann ja dann über Wi-Fi oder ähnliches, ja, stattfinden. Also die ganzen anderen Sachen sind dran, NFC, Wi-Fi, Bluetooth etc. natürlich, klar, aber eben keine Anschlüsse mehr, sondern dann geht das alles eben über dieses Standards. Ja, und da habe ich mir tatsächlich mal die Frage gestellt, Mensch, ist das sinnvoll? Wäre das auch beim Android-Gerät sinnvoll? Ja, Vorteil, je weniger Anschlüsse, desto weniger Punkte gibt es, wo das Gerät auch kaputt gehen kann. Ja, zum Beispiel Ladebuchsen, ja gut, ich meine, die sind mittlerweile schon sehr gut gefertigt, habe ich schon seit Jahren nicht mehr gehabt, aber theoretisch könnte so eine Ladebuchse sich auch lockern, was dann mit eben nicht zuverlässigem Laden sich äußert, oder beispielsweise auch Eindringen von Feuchtigkeit, Wasser und so weiter. Ja, ein Tropfen Wasser auf den Anschluss, das kann es gewesen sein, ja? Ganz klar. Und deswegen ist natürlich schon, muss man sich schon die Frage stellen, macht es Sinn? Auf der anderen Seite wiederum, ja, die Nachteile, ganz klar, man hat keine sichere Verbindung mehr zu seinem Computer. Ja, ich meine, man kann sagen, ja, okay, man kann ja verschlüsselte Verbindungen machen über das Wi-Fi und so weiter und so weiter. Aber Fakt ist, man muss die Sachen dann raushauen, quasi so, dass eine dritte Partei theoretisch eingreifen kann. Wisst ihr, ja, man kann wirklich drüber sprechen und kann sagen, ja, aber mit der Verschlüsselung ist es absolut problemlos. Okay, ja, wenn die Verschlüsselung dann wirklich 100% sicher ist, 100% sicher ist, ja, und auch keine Türen für Geheimdienste oder andere Staaten, ja, hier hinzugefügt werden, okay, gut, ja, trotzdem, warum nimmt man quasi die letzte Möglichkeit dann eben zur sicheren Datenübertragung auch, ich meine, Kabel-Datenübertragung ist einfach technisch sicherer, ja, weil eben die Chance, dass da von außen zugegriffen werden kann, dann doch geringer ist, wesentlich geringer ist. Zweites Problem, vergessen wir mal die Sicherheit. Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit ist um ein Vielfaches höher, als wir mit normalen Wi-Fi-Netzen heute erreichen können. Ja, ganz klar. Zusätzlich belastet es auch nicht das Wi-Fi-Netzwerk. Ja, wenn wir das über Wi-Fi machen, selbst wenn wir schnelles Wi-Fi haben und diese Geschwindigkeit dann nutzen, belasten wir natürlich das Wi-Fi, wo eventuell für andere Geräte gerade gebraucht wird. Ja, man stellt sich vor, streamt TV. Ja, wer das macht mit Wi-Fi ist selbst schuld, aber trotzdem, ja, wird halt nun mal gemacht. Jetzt wird hier auch noch über das Wi-Fi die Daten übertragen. Ihr wisst, wo ich drauf hinaus will, wie ich drauf hinaus will. Das ist eben schlecht. Ja. Also ich bin kein Fan davon. Ich möchte zumindest noch eine USB-Schnittstelle haben, die ich an ein Computer anschließen kann, so dass ich hier Daten übertragen kann für die Notfälle, ja, ohne dass zusätzlich jemand draufkommt. Übrigens, bei Android-Geräten gibt es noch eine dritte Schwierigkeit, wo meiner Meinung nach nicht vergessen werden darf, und zwar das USB-Debugging, ja, dass man über dieses Android Entwickler-Kit machen kann. Ja. Da konnte man oft auch schon mal das ein oder andere Android-Gerät noch mal retten, ja, das sonst eingeschickt werden musste. Hm? Also das ist auch sowas, das geht nicht über Wi-Fi. Also wenn das Teil so weit runter ist, dass man das nur noch über die USB-Schnittstelle zum Beispiel resetten könnte oder ähnliches, dann war es das, wenn man keine Möglichkeit da hat mehr. Also, das ist eine Schwierigkeit. Deswegen denke ich oder hoffe ich, dass es bei Android-Geräten so schnell nicht stattfindet. Überlegungen gibt es aber schon von verschiedenen chinesischen Firmen. Aber ich bin da kein Fan davon. Dann schon eher diese tastenlose Benutzung, weil da finde ich überwiegen die Vorteile gegenüber den Nachteilen, aber bei den Anschlüssen beim Smartphone finde ich, sind dann doch die Nachteile etwas höher zu werten. Der EU-Prozessor ist in der Mache. Ja? So, also es gibt jetzt langsam Auswirkungen. Auch in der EU ist man nicht mehr sehr begeistert von der Abhängigkeit von der USA und von China, was Prozessoren angeht. Deswegen gibt es die European Processor Initiative, EPI, und da wird jetzt von CPEARL auch am Standort Duisburg produziert. Das System oder dieser Prozessor, diese Prozessorinitiative steht zwar noch am Anfang, ja, aber es hört sich schon mal sehr vielversprechend an. Entwickelt werden sollen Prozessoren auf ARM und RISC-V-Technik und damit könnten eben Prozessoren für Smartphones auch hier in Europa gefertigt werden. Das fände ich auch eine sehr wichtige Sache. Also nicht nur China fängt an, sich jetzt hier unabhängiger zu machen, sondern auch Europa sieht jetzt langsam, dass die USA kein verlässlicher Partner mehr ist und fängt jetzt auch an, tatsächlich hier zu entwickeln. Also das finde ich ist natürlich eine gute Nachricht, eine tolle Sache. Ich hoffe, die haben auch einen Erfolg damit und ich würde zwar jetzt nicht so vermessen sein, in absehbarer Zeit von einem europäischen Smartphone zu träumen, aber wenn diese Prozessoren auch zum Beispiel in chinesischen Geräten etc. verwendet werden können oder Geräte aus anderen Ländern, dann fände ich das eine gute Sache und der erste Baustein für ein europäisches Smartphone ist ja dann eigentlich gelegt. Zum Beispiel, ich finde Fairphone wäre so ein typischer Anwärter, um einen solchen Prozessor, der hier in Europa mit den ganzen Arbeitsschutzbestimmungen, die ja relativ gut sind in Europa, gefertigt wird, dass das dann eben hier auch in solchen Geräten, in alternativen Geräten zum Tragen kommen könnte. Und das wäre doch eine schöne Sache. Tja, ich habe ja letzte Woche böse geschimpft auf der Sony Xperia 1 Mark II, weil das so teuer ist. Und ich bin mit der Kritik nicht alleine. Talk Android beispielsweise schlägt in dieselbe Kerbe und resümiert dann mit dem Spruch, ich bin kein Weissager, aber ein 5G-Phone, das in den USA nicht mit 5G funktioniert, also für $1,200 in der Mitte der Pandemie, ja, ist hört sich so an, als ob man absichtlich nicht hier erfolgreich sein möchte mit diesem Gerät. Und das finde ich allerdings auch, ja, Pandemie hin und her, also $1,200, das ist doch verrückt sowas. Ja, wir kommen dann auf so eine Idee. Das ist ja schon blödsinnig von Sony, sowas zu machen. Unglaublich. Und ja, jetzt wie es sich herausgestellt hat, ja, das ist zwar ein 5G-Gerät, ja, aber in den USA werden hier die Frequenzen nicht genutzt, die eben in den USA genutzt werden können. Haha. Ja, und deswegen funktioniert das Sony Xperia 1 Mark II eben nicht mit 5G in den USA, sondern nur mit den ganz normalen LTE-Netzwerken. Pech gehabt, ne? Nicht ganz so übel. In Europa funktioniert es zwar mit 5G, aber mal ganz ehrlich gesagt, es gibt Dutzende 5G-Geräte, die mindestens so gute Leistung haben, teilweise sogar noch deutlich bessere Ausstattung haben, für viel weniger Geld. Es ist doch irrsinnig zu glauben, dass mit diesem Gerät noch was zu reißen ist. Ja. Unfassbar. Also ich kann das nicht so ganz nachvollziehen. Und wie gesagt, ich bin mit dieser Einschätzung nicht ganz alleine. Das waren noch mehr Redaktionen, die verständnislos auf diesen Preis geguckt haben und sich gefragt haben, was geht in den Köpfen dieser Leute vor, die dafür verantwortlich sind. Wenn man dann sagen würde, ja, die können das halt nicht billiger produzieren, dann hätte ich einen ganz einfachen Vorschlag. Stellt es nicht mehr her. Dann seid ihr nämlich nicht mehr konkurrenzfähig, liebe Firma Sony, im Mobilfunkbereich, und dann stellt ihr die Mobilsparte ein und das war's. Ja, weil das, damit macht man sich ja lächerlich, sowas. Ja, geht ja nicht. Xiaomi hingegen, die hauen immer mehr Geräte raus. Da habe ich auch schon fast keine Übersicht mehr, was es alles momentan gibt. Aber sie räumen auch momentan auf, ja, und die schmeißen einige Modelle aus ihrem Line-Up raus, und zwar alle 4G-Modelle. Auslaufmodell 4G. Alle neuen Geräte von Xiaomi haben jetzt 5G. Und das ist eigentlich war abzusehen. Es ist ja nicht so, dass man nur 5G nutzen kann. Man kann ja mit jedem 5G-Gerät auch LTE nutzen. Ja, kein Problem, auch UMTS geht. Aber dort, wo es möglich ist, hat man eben den Zugriff auf diese 5G-Netzwerke. Ja, ich meine, okay, braucht man das heutzutage noch? Nö, denn Xiaomi hat ja gezeigt, dass man 5G-Geräte auch extrem günstig machen kann, extrem günstig herstellen kann, auf den Markt bringen kann. Von daher, es gibt kein Argument mehr jetzt hinsichtlich des Preises, wenn man dann sagt, ja, aber mit einem 4G-Modell könnte man ja dann günstiger wegkommen. Nö, also die hauen die Dinger wirklich raus. 5G ist, also vom Preis her ist das kein Argument mehr. Das ist ja die neue Massentechnologie, auch wenn sie jetzt vielleicht bei uns noch nicht überall verfügbar ist. In China sieht die Sache eben ganz anders aus, und da eben dort auch die Prozessoren beziehungsweise diese Technologie, diese Telefone dann auch hergestellt werden, machen die dann natürlich, können die dann natürlich auch zu günstigeren Preisen ganz normal wie im 4G eben auch das anbieten. Und ja, ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass das nicht nur bei Xiaomi jetzt die Ära der 4G-Telefone hier beendet und wir jetzt bei den Anbietern überall nur noch 5G-Modelle sehen werden. Ja, ist ja auch ganz normal so, ist ja richtig so. Ich weiß auch gar nicht, warum das überhaupt immer erwähnt wird, ja, warum ich das erwähne, weil haben wir das bei 3G und 4G auch gemacht, sodass wir gesagt haben, ja, also es gibt jetzt nur noch 4G-Modelle, aber keine 3G-Modelle. Ich meine, das ist doch logisch, das ist doch klar. Ja, das ist der neue Funkstandard, also wird der jetzt genutzt, zumal eben, wie gesagt, diese Geräte auch abwärtskompatibel sind, das ist kein Problem. Ja. Nun gut, was anderes war noch interessant, und zwar die Huawei Mate Watch kommt raus, nein, ist zumindest mal in der Entwicklung, wann die rauskommt, ja, weil es wird vermutet, dass es zusammen mit der Mate 40 Serie herauskommt, es kann noch ein bisschen dauern, aber eine Mate Watch, die würde ja stehen für absolutes Hightech-Produkt, ja, und auch mit ungewöhnlichem Ansatz, ja. Da muss man wirklich mal schauen, wie Huawei hier diesem gerecht werden kann, wie die eine Uhr machen wollen, eine Smartwatch machen wollen, die diesem Mate-Anspruch gerecht wird. Ja. Da sind ja schon viele gescheitert, die eben jetzt eine Smartwatch rausbringen wollen, die irgendwie auf ihre eigene Produktphilosophie abzielt, denn das ist eben mal kein Smartphone. Ja. Und da muss man erstmal auswendig machen, was macht denn die Mate-Reihe überhaupt aus? Für mich ist das ganz klar Hightech. Die beste, neueste Technologie, die man haben kann in einem Smartphone und das noch zu einem Preis, dass man sich, wenn auch gerade noch so, aber dass man sich noch leisten kann. Ja? Und das müssten die dann auch rüberbringen auf eine Uhr. Und zwar so, dass man genauso davor steht und sagt, boah, das ist ja Wahnsinn, das Teil, das ist ja irre. Das wird aber vielleicht ein bisschen schwierig, ja, das rüberzubringen, weil eine Uhr lebt jetzt nicht unbedingt von den technischen Daten. Ne? Also, gut, sowas wie eine Huawei Watch GT2e, die gibt's ja schon. Ja, wenn man da mal guckt, was die hat, so 4 GB RAM, 454 Bildpunkte Auflösung. Ja. Aber was soll man denn da jetzt noch groß machen? Gut, die Beschleunigungssensoren und so weiter, das ist alles mit drin. Optical Heart Rate, Ambient Light, Air Pressure, ja, das ist alles da mit drin. Was soll man da jetzt noch anders machen bei der Mate Watch? Bringt es was, wenn man 8 GB reinpacken würde oder sogar noch mehr? Ja? Was könnte man dadurch gewinnen? Das Display, da könnte man vielleicht noch was machen, ja, dass man ein etwas größeres Display nimmt. Also nicht nur 1,39 Zoll, wie die Watch GT2e, sondern das vermisse ich ein bisschen, ja, eine etwas größere Uhr, vielleicht gibt es da noch eine kleinere Version, aber ich möchte eine richtig große Uhr haben, ja, dann auch die Auflösung sehr hoch, also bei 454 mal 454, da geht noch was, ja, also da geht noch was, so, das Doppelte vielleicht wäre schon nicht schlecht, meiner Meinung nach. Ja, das Doppelte wäre nicht schlecht. Dann hat man wirklich das Maximum, was auch vernünftig ist mit so einer Uhr. Und halt ein klein wenig, wie gesagt, größer, das Ganze. Und das andere, das wird dann halt wieder Design sein, ja, das Aussehen der Uhr. Aber ehrlich gesagt, genau das ist nämlich nicht das, was die Mate-Reihe ausmacht. Es wird zwar manchmal in den Vordergrund gestellt, aber das interessiert mich überhaupt nicht, wie diese Mate-Geräte aussehen. Im Gegenteil, also ich finde schön, es gibt schönere Geräte, ja, als die Mate-Reihe, aber die technischen Daten hauen es raus. Und so müsste das dann eben auch bei dieser Mate-Watch her funktionieren. Und da bin ich mal gespannt, ob die Firma Huawei das schafft hier oder ob sie wie so viele andere an diesem Problem dann eben, an dieser Einschätzung dann eben scheitern. Was ist denn wirklich, was macht denn wirklich eine Baureihe aus? Das Realme X50T 5G ist aufgetaucht. Ich möchte gar nicht so viel über das Gerät an sich sprechen, sondern dass geradezu momentan der Markt überflutet wird mit einer Vielzahl von Modellen. Realme ganz vorne mit dabei, die hauen für alle möglichen Sachen ein eigenes Gerät raus, genauso wie es auch Xiaomi verstärkt tut. Ja. Auch andere Player, Oppo haut zum Beispiel auch ein Gerät nach dem anderen raus. So ein bisschen schade finde ich das schon. Ich weiß auch nicht die Strategie da hinten dran, was das bringen soll. Man hat offenbar auch bei Samsung geguckt, ja, was die machen. Das machen die ja schon seit eh und je. Also Samsung-Modelle werden noch und nöcher rausgehauen auf dem Markt. Nur was jetzt zum Beispiel Realme und Xiaomi macht, da ist ja Samsung gerade noch zu langsam und zurückhaltend, was die Modelle anbetrifft, ja. Aber es ist schon, also mich nervt es ehrlich gesagt so ein bisschen. Nicht nur, weil ich dann eben nicht mehr hinterherkomme mit den verschiedenen Modellen, sondern weil quasi immer wieder neue Modelle kommen, die sich aber nur minimal von einem anderen Modell unterscheiden. Ja. Das ist sehr verwirrend. Und auch, naja, wie soll ich denn sagen, das lässt keine klare Linie mehr erkennen. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel klar ein High-End-Gerät hat, ja, ein Mid-Range-Gerät und ein Einsteiger-Gerät, ja, wunderbar, dann ist das alles schön strukturiert, aber wenn dann auf einmal überall Modelle auftauchen und überall wird suggeriert, das kann das Gleiche wie unser Top-Modell, ja, so wie es auch bei Samsung da suggeriert wird, aber da ist nicht, die Presse ist da nicht ganz unschuldig. Da schreiben die als oft, das neue Sony A wäre für die normalen Anwendungen genauso gut wie das Topmodell von von Samsung. Das ist so ein Quatsch, sowas habe ich schon lange nicht gehört. Also wirklich, dann sind die Leute mega enttäuscht, weil sie genau nämlich das kriegen, was man erwartet. Ein Gerät, das viel langsamer ist als die Top-Reihe, das wesentliche Feature nicht hat, die Kameras sind schlechter und. Also das geht durch die Bank weg. Ich meine, man kann sich das so überlegen, wenn das Gerät nichts nachstehen würde dem Topmodell, ja, dann würde das auch nicht weniger als die Hälfte kosten, okay, wenn es von der gleichen Firma ist, ist doch klar. Ja. Und deswegen, also nichts hier mit diesen Zwischengeräten, da bin ich immer sehr, sehr skeptisch. Und man verliert ja auch komplett den Überblick. Und deswegen bin ich auch schon seit geraumer Zeit dazu übergegangen, eben nicht mehr über jedes Gerät, das erscheint, zu berichten von der Firma. Auch wenn die Firma selbst interessant ist. Auch bei Honor und bei Huawei fängt das jetzt langsam an. Ich berichte schon lange nicht mehr über alle Huawei und Honor-Geräte, die erscheinen, ja, weil es zu viele gibt. Ja, und total sinnlose, minimale Änderungen zum Vorgängermodell. Was soll das? Ja, das ist doch sinnlos. Also das gefällt mir nicht, dieser Trend. Und der Markt wird überschwemmt mit Geräten. Und es kann auch eine Marke kaputt machen, meiner Meinung nach. Ja, da muss man aufpassen, was man da macht. Es ist schön, wenn man zum Beispiel eine bekannte große Marke hat. Ja, und die Leute dann sagt, oh, guck mal, ich hab ein Samsung oder ich hab ein Huawei. Boah, boah, boah, ne? Klasse. Ja, aber was für eins? Und wenn sich da erstmal dann breit macht, ne, die Leute ja, kaufen sich dann eben ein Samsung, ein Huawei, ach, das kostet nur 200, 300 €, ah, cool, das hole ich mal, dann habe ich auch so eins, ja. Und sind dann herb enttäuscht. Der Nächste, wo dann kommt und sagt dann, guck mal, ich hab ein Samsung. Ich sag, ja, ich habe auch ein Samsung hier, Schrott, ne? So. So sieht es aus. Und deswegen bin ich da nicht begeistert. Da kann man eine Marke auch mit schaden. Ich weiß nicht, ob es Realme jetzt Schaden tut oder nicht, aber naja, nervig ist trotzdem. OnePlus möchte übrigens wieder zu vernünftigen Preisen zurückkehren. Allerdings sieht es wohl so aus, als ob eher noch ein weiteres Gerät auf den Markt kommt, das OnePlus Z, ja, OnePlus Z. Und auch da bin ich genauso enttäuscht dann, wie das, was ich eben gesagt habe. Man hat ein Gerät, wo alles Mögliche hat und macht es wie alle anderen, sogar, sag ich mal, wie die teuersten macht man es dann, ja. Weil es gibt auch noch immer welche, die genauso gute Leistung wie das OnePlus 8 haben, sind aber viel, viel, viel, viel günstiger, ja. Aber nee, man macht es genau von den falschen, von den schlechten Vorbildern, da orientiert man sich dann preismäßig dran. Und dann bringt man noch ein abgespecktes Gerät raus, nennt es dann OnePlus Z oder wie auch immer, und haut es dann viel günstiger auf den Markt und dann denken die Leute, na gut, das ist das OnePlus, das ist jetzt das günstige OnePlus, das hole ich mir jetzt, ist ja ein OnePlus. Ja, aber es ist eben nicht das OnePlus 8, es ist irgendein billig OnePlus, wo ihr dann enttäuscht werdet. Ja, so sieht es aus. Dann redet man sich wieder schön. Ja, aber für das, was ich brauche. Ja, ihr habt aber kein OnePlus 8. Ende aus. So ist es. Und deswegen finde ich das ist eine Verwischung von den Tatsachen. Ja, das ist genauso gewesen mit der Pixel-Reihe. Ja, vollkommen überteuerte Geräte und dann kommt so ein abgespecktes Pixel zu einem günstigeren Preis. Nicht, dass es ein guter Preis gewesen wäre. Zu einem Zeitpunkt gab es schon für diesen Preis weitaus bessere Geräte, aber okay, ja. Und man sagt dann hier, das ist dann, ne, hier das Pixel, ja, jetzt kannst du dir das Pixel auch leisten. Ihr könnt es euch aber dann eben trotzdem nicht leisten, das Pixel, weil es eben nicht das Pixel ist, das teuer ist, sondern das ist das Pixel, das billig ist. Ja, schlechtere technische Daten, eventuell auch schlechtere Bearbeitung und. Und genauso wird es auch bei dem OnePlus sein. Und genauso ist es auch dann eben bei diesen Zwischengeräten, wo da immer auf den Markt gehauen werden, ja, auch von Samsung. Ihr habt dann eben nicht das Topmodell. So sieht's aus. Ja. Und dann fängt's an, die Enttäuschung, ja. Huawei hat ja jetzt immer mehr Services, Dienste ersetzt, ja, durch andere Firmen, ja, von Google, ja, die Huawei-Sachen beispielsweise kommen in den Vordergrund und es werden immer wieder Partner gesucht bei den Karten, also bei Maps, ja, Google Maps. Als Ersatz für Google Maps hat man eben diese Here-Karten, ja, von dieser Firma Here, ich glaube, das war sogar mal Nokia oder sowas, ja. Und für das Video für YouTube, die YouTube-App zu ersetzen, haben die sich jetzt was ganz Interessantes ausgedacht, nämlich eine Partnerschaft mit Dailymotion. Und schon profitiert Europa durch den Handelskrieg USA gegen China, siehe da, ja. Denn Dailymotion ist eine Firma aus Frankreich, von, wer war das? Saar Media Gruppe war das, glaube ich. Ja, genau. Und die übernehmen jetzt quasi die Rolle von YouTube auf den Huawei-Geräten. Es ist ja Wahnsinn. Ja, cool. Also wieder Europa, ja, hier im Vorteil dadurch, dass die USA sich überall die Köpfe einrennen. Ja? Gar nicht so schlecht. Also da kommt noch einiges auf unsere Firmen zu. Dann hoffen wir, dass sie auch geeignet sind und fähig sind, hier Anforderungen zu erfüllen. Bei Dailymotion habe ich allerdings weniger Probleme, das zu glauben. Ich meine doch, dass hier schon genug Kapazitäten da sind, um das zu wuppen. Ja, Google Search wurde ja durch Paddle Search ersetzt, wie ich ja letzte Woche berichtet habe. Und es wird auch immer besser, diese Suche. Wahnsinn. Das macht richtig Spaß. Und diese App-Installation, wo einfach so die ganzen App-Stores abgefragt werden, ist einfach phänomenal, Leute. Also das ist irre, dass sie das gemacht haben, dass sie das gewagt haben. Das ist irre. Übrigens, die Apps aus der Your Way App Gallery haben das Verified-Logo. Die anderen haben das Verified-Logo nicht, ganz klar, weil Your Way da ja keine Möglichkeit hat, das zu prüfen und so weiter. Da muss man sich also auf den App Store-Betreiber verlassen, der eben diese Apps anbietet, da dann vielleicht mal in den ihren AGB lesen, etc. Aber trotzdem, man findet jetzt mittlerweile fast jede App, ja, auch hier auf den Huawei-Geräten ohne Google Services. Es ist vorbei, Leute, es ist vorbei. Ja, man braucht die Google Services nicht mehr. Cool. TSMC verliert hingegen einiges an Kohle. Moment mal, jetzt bin ich hier jetzt verrutscht. Ach ja, nee, nein, dann machen wir das noch nicht. Dann machen wir das noch nicht. Kommt noch, ja. Um bei Huawei zu bleiben, erstmal Huawei MatePad Pro 5G ist jetzt offiziell gestartet, ist jetzt richtig auf dem Markt, hat einen Kirin 990 5G Prozessor drin. Während der Prozessor einem jetzt nicht unbedingt jetzt 2020 im Juni umhaut, ja, ist er doch noch sehr, sehr gut. 10,8 Zoll Display, ist da drin 492 Gramm und knapp 8 mm dick. Was ist denn hier was sind denn hier die Daten von dem RAM? RAM. Ich glaube, ich habe die auch schon mal letzte Woche vorgelesen. Nee, das ist ja, nee, genau, das war ja das andere, das war ja das kleinere Modell, genau. Das ist ja das Pro-Modell. Gute, vernünftige Ausstattung für ein Tablet, das ist ja Wahnsinn. 8 GB und 256 GB Storage. Moment. Genau, für $740. Ja. Und für $950 kriegt man die 8 GB plus 512 GB Version. Bei der letzteren ist auch ein Keyboard und ein Stylus mit dabei. Denn das ist auch ein wichtiger Punkt bei diesen Geräten. Keyboard und Stylus, um diese in einen, ja, sagen wir mal, kleinen Laptop zu verwandeln. Ja. Insbesondere der Pencil ist natürlich interessant mit 4096 Druckpunkten. M-Pencil nennt das sich. Und das ist eine, ja, eine schöne Sache, meiner Meinung nach. Ein Gerät also zum Arbeiten auch. Sieht eigentlich recht gut aus, aber Highlights gibt es jetzt nicht. Außer vielleicht, dass es eben so als Webcam, also als Front-Facing-Kamera, so eine Punch-Hole-Kamera hat. Links oben ein Display. Aber ansonsten gibt es jetzt hier keine optischen Highlights. Technisch gutes Gerät. Für ein Tablet ist es, ja, ich würde mal fast sagen, eins der besten Tablets von den technischen Daten her, die es im Momentan gibt oder die in letzter Zeit herauskamen. Das muss man sagen. Aber ja, ansonsten muss ich noch warten, bis es umfangreich getestet wurde, um da mehr zu erfahren. Die OLED-Panel-Produktion in China soll deutlich verbessert werden in den nächsten 3 Jahren, weil bisher waren ja die großen Lieferanten Samsung, LG und hierfür auch für die Geräte in China, zumindest für die hochwertigen Geräte. Es gibt auch eine OLED-Produktion in China. Allerdings sind die technisch noch nicht so optimal. Ja, also da gibt es noch ein bisschen Nachholbedarf. Und auch weil es momentan keine Gefahr gibt, obwohl es momentan keine Gefahr gibt, hier, dass die USA auch den Export von Displays nach China oder zu Huawei oder zu anderen Firmen irgendwie blockieren könnte, weil die nämlich nicht mit amerikanischer Technologie hergestellt werden. Ja, muss man sagen. Ist das auch wieder ein Hinweis darauf, na, was probiert wird, nämlich dass jedes Teil in China jetzt hergestellt werden soll. Ja. Und hier wird jetzt eben massiv hier diese Anstrengungen erhöht, dass eben ein Display aus, ein OLED-Display aus China kommt, das mit dem Markt mithalten kann. Bei LCDs sind die ja ganz gut, aber ja, momentan ist halt eben alles auf OLEDs wild, ja. Ja, ist ja auch zu verstehen. Ne? Und deswegen müssen die natürlich auch gucken, dass sie die OLED-Produktion dann entsprechend hochfahren und verbessern. Genau das wollen die tun. Die Ausgaben dafür werden geschätzt bis zu ja, 49 Milliarden Dollar, ja, aber das können die da schon stemmen und man darf also schon gefasst sein. Wie gesagt, 3 Jahre ist etwa veranschlagt und dann werden wir wohl die ersten High-End-Displays aus China sehen. Bin mal gespannt und ich bin überzeugt davon, dann werden die Geräte gleich wieder ein Stück günstiger und sicherer hinsichtlich der Verfügbarkeit. Da kann einem niemand den Hahn zudrehen. Ne? Samsung denkt offenbar darüber nach, den auswechselbaren Akkus ein Comeback zu bescheren. Ist zwar noch nichts offiziell, aber es sieht wohl so aus. Dafür spricht natürlich, dass man im Servicefalle hier ganz einfach Akkus austauschen kann, dass man auch vielleicht schon im Vorfeld Indikatoren im Smartphone eventuell einrichten kann, elektronische Indikatoren, die beispielsweise erkennen können, okay, dieser Akku, der verhält sich seltsam, der ist nicht mehr in Ordnung und dann eine Warnung ausgeben, dass der Akku umgehend ausgetauscht werden soll. Ja, auch das könnte ja möglich sein, um eben so eine Abfackelserie nicht nochmal zu wiederholen wie beim Note 7. Und natürlich für den Anwender ist es erfreulich, dass er dann seine Geräte, ja, wie gesagt, mit einem neuen Akku ausstatten kann, ohne dass er die ganzen Geräte eben zum Beispiel entsorgen muss. Die Frage ist natürlich, das habe ich ja schon ein paar Mal angeführt, also wenn der Akku des Gerätes kaputt ist, ist normalerweise das Gerät auch nicht mehr ernsthaft zu benutzen, ja. Von daher ist immer die Frage, wiefern das Sinn macht. Nichtsdestotrotz wäre ja eine interessante Sache, meiner Meinung nach, wenn das Samsung wieder machen würde. Ob das kommt, werden wir dann in Zukunft sehen. Ja, vielleicht noch eine kurze Info. Die Amazfit T-Rex Smartwatch ist jetzt endlich erhältlich. Ja, das hat ja ewig gedauert. Im Mai, Anfang Mai hätte sie schon sollen verfügbar sein. In einigen Ländern gibt es die schon seit Monaten. Ja, da war ich sehr, sehr enttäuscht. Der Preis ist 139 Euro. Ja, es hat mir ein bisschen zu lang gedauert. Also meine Begeisterung ist jetzt so weit abgeebbt, dass ich sie wohl nicht mehr kaufen werde. Wisst ihr, wenn ein Produkt zu lange dauert, wenn ich etwas haben möchte und es dauert zu lange, bis es auf dem Markt ist, dann habe ich keinen Bock mehr drauf. Es ist einfach so. Für mich sind elektronische Sachen nur um kurze Zeit interessant und dann werden sie uninteressant, weil es wieder Besseres gibt, was Neueres gibt. Ne? Also ich meine, Leute, ist eine Mate-Watch jetzt in Aussicht. Ja, was denkt ihr, was mich dann noch die T-Rex interessieren? Wobei eben die T-Rex da wahrscheinlich auch ganz anderen Bereich hat. Aber trotzdem, ja, ich finde die immer noch toll und es ist eine echte Outdoor-Uhr. Ich habe ja schon gesagt, das ist die G-Shock der Smartwatches. Also richtig genial, aber sie war eben bei mir schon vor Monaten genial und jetzt ist sie nur noch, ja, das, auf das ich so lange gewartet habe und nie rauskam und jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Ja, ganz einfach. Bin komisch, ich weiß, so bin ich, aber ich will die neueste Technik und zwar jetzt. Morgen ist die neueste Technik nur noch normal und uninteressant. Gut, dann weiter. Genau, jetzt kommen wir zu TSMC. Ja. Die verlieren jede Menge Geld durch den Handelskrieg USA gegen China, denn die dürfen ja nicht mehr an Huawei ausliefern, an die Prozessoren ausliefern. Ja, das war einer der Hersteller, einer der Auftragsfertiger von den Kirin-Prozessoren. Und da die jetzt nicht mehr ausliefern dürfen, weil die US-Technologie zum Herstellen von Produkten verwenden, ja, also, ne, Leute, ich sag's nochmal, ne, verwendet niemals US-Technologie zum Herstellen eurer Produkte. Schon kann euch dieser Staat verbieten, eure Produkte an denjenigen zu verkaufen, die bei den USA in Ungnade gefallen sind. Also keine Sachen, keine Dinger produzieren mit US-amerikanischer Technologie, sondern mit Technologien anderer Länder, die einem das nicht verbieten, einfach so. Ne? Genau. Aber wie auch immer, TSMC kostet das jetzt glatte 7 Milliarden Dollar, ja? Dass die eben diese Aufträge jetzt verlieren und nicht nur das, die 3-Nanometer-Produktion verschiebt sich massiv. Auch hier fehlen da natürlich die Perspektiven dafür. Und es gibt sogar einschränkender 5-Nanometer-Technologie momentan in den Herstellungsstraßen, sodass die 1,5 Millionen Wafer, die monatlich hergestellt werden können für 5-Nanometer-Chips, wohl nicht erreicht werden können. Es wird jetzt erstmal diese Kapazitäten reduziert, weil es einfach nicht mehr genug Abnehmer dafür gibt. Das ist schon ein heftiger Schlag für TSMC. Man hatte sich ja zuerst sicher gezeigt, dass es dem eigenen Unternehmen nicht viel schaden wird. Aber es macht sich halt doch sehr bemerkbar, weil Huawei der zweitgrößte Kunde von TSMC war. Ja. Also das ist auch eine bittere Sache. Schon wieder eine Firma, die unter dem Handelskrieg hier gelitten hat. Wenn auch die europäischen Firmen momentan drunter, also nicht drunter leiden, sondern da noch Kapital draus schlagen können. Super, genial, ja. Ja, nicht übel. Danke USA. Make Europe great again, ne? Danke USA. Oh Gott. Oh Gott. Ne, die USA macht Europa wieder großartig. Ne? Danke USA. Ja. Ach Gott. Ich hoffe, die merken es noch rechtzeitig, die Amerikaner, wie stark sie verarscht worden sind vor den Wahlen. Ne? Und vielleicht, naja, okay. Gut. Vielleicht haben wir ja Glück alle. Okay. Also, zum Schluss noch eine ganz schlimme Meldung. Ja, ich weiß noch nicht, was schlimmer sein kann als das Karaoke von den Nachbarn hier, aber trotzdem. Android 11-Version, das Beta-Programm von Android 11, ja, hat sich verschoben. Und zwar unbestimmt erstmal. Hintergrund ist der, zuerst gab es ja schon Schwierigkeiten, ne, wegen der Covid-19-Pandemie. Dann wurde das verschoben auf den 3. Juni. Das wurde jetzt auf unbestimmte Zeit verschoben, ja, denn ein offizieller Tweet von den Android Developers, also die @AndroidDev von Twitter, das ist der offizielle Google Android Entwickler Kanal, da steht dann schlicht und ergreifend drin, dass momentan nicht die Zeit ist zum Feiern. Anspielen tun die da offensichtlich auf diese Unruhen, die momentan in den USA abgehen. Ja, schlimme Bilder. Hier jeder zweite Nachrichtensender in den USA spekuliert schon über Bürgerkrieg. Ja. Und offenbar nimmt es Google sehr, sehr ernst, diese Vorfälle, und verzichtet auch deswegen auf diese Vorstellung von Android, eine sehr, meiner Meinung nach, symbolträchtige Sache. Ich glaube, es wäre jetzt nicht erforderlich gewesen, technisch gesehen, hier das zu verschieben, deswegen. Aber es ist ein schönes und ein gutes Zeichen, meiner Meinung nach, dass die jetzt sagen, okay, also hier in dieser Phase, was da gerade vorgeht, wollen wir jetzt nicht hier ein neues Android-System den Entwicklern präsentieren und so machen, als ob alles cool wäre, ja, und nichts passiert. Zusätzlich dürfte natürlich auch noch die Covid-19-Krise immer noch eine Rolle spielen bei sowas. Und dann hat man sich wohl zusammen, hat man wohl eins und eins zusammengezählt und gesagt, nö, also das machen wir jetzt nicht. Ne? Gutes, interessantes und sehr symbolträchtiges Zeichen, was Google da hier zeigt. Gut, jetzt muss ich mal schauen, wie lange wir dabei sind. Oh, das seht ihr, so arg kurz wird ich schon gar nicht mehr. Wir haben nämlich noch ein paar Sachen hier. Moment mal, von der Community. Da ging es erstmal drum. Moment, jetzt müssen wir den Anfang von dem ersten Strang da suchen. Naja, genau, der Andreas wundert sich, ne, dass wegen den vielen Xiaomi-Geräten momentan, das habe ich ja eben angesprochen, ne, und zeigt auch oder sagt auch, lediglich das A2 Lite fiel mir wegen Android One positiv ins Augenmerk. Was ist so Besonderes an anderen Xiaomi-Geräten und von welchem Modell spricht zurzeit jeder, beziehungsweise welches Modell hat jeder, beziehungsweise welches Modell hat wirklich den Durchbruch geschafft? Ja. Ja, also auf jeden Fall das Xiaomi 10, Mi 10, ja, und das ist wohl das Topmodell momentan und das hat auch, finde ich, die meiste Aufmerksamkeit erregt und ist zu Recht. Der Preis ist okay und das Gerät ist leistungsmäßig ganz, ganz weit vorne dabei, ganz weit vorne, eins der besten Geräte momentan auf dem Markt und deswegen, ja, sicherlich sehr interessant, aber ja, die vielen anderen Geräte, teilweise sind die noch nicht mal wert, die überhaupt zu erwähnen, ja, und das Problem ist halt, dass da sehr viele Low-End-Dinger dabei sind. Muss natürlich auch sein, ganz klar, aber ja, es ist schon extrem verwirrend und dass jetzt so viele Xiaomi-Modelle auf den Markt kommen, wie gesagt, das ist ein Trend, da ist nicht nur Xiaomi dabei momentan, sondern einige anderen Firmen auch. Ne? Ja, manchmal findet man ja auch Sachen, auch hier hat der Andreas geschrieben, mein Dad hat sich das gekauft und hat ja auf ein Screenshot gezeigt, verwiesen, das QBot Max 2 Smartphone 6.8 Zoll Bildschirm, ja, 4 GB RAM mit 64 GB Speicher, und ja, 5000 mAh Akkus, vielleicht auch noch erwähnenswert, ja. 129,99 hat das Teil gekostet, seht ihr mal, ganz schön günstig. Und das ist eine interessante Sache, finde ich. Weil es zeigt nämlich, dass es schon für sehr wenig Geld zumindest mal nutzbare Geräte gibt, ja. Also, ich meine, gut, das mit den 64 GB, das würde mich da so schocken, ja, so wenig würde ich natürlich nicht mehr holen, ja, ganz klar. Aber 129,99, 4 GB RAM, 64 GB Deutsch, das sieht man, wie wichtig es ist, dass auch selbst wenn das Gerät nur 240 Euro kosten würde, dann muss das auch das Doppelte an Leistung, an Ausstattung haben, ja, schon rechtfertigt das nicht einen doppelten Preis. Das heißt, da sieht man auch, was ich ja immer sage, wo wir angekommen sind, das heißt, wenn jetzt ein Gerät 249 Euro kostet, dann muss das 8 GB RAM haben und 128 GB Storage, sonst ist es nichts. Okay? So sieht das aus. Also, das ist eben die Geschichte, die sich eben da so fortsetzt. Früher hat man eben Geräte bekommen, die nicht nutzbar waren, ja, 512 Megabyte Speicher und so weiter. Auch zum damaligen Zeitpunkt dann waren die kaum nutzbar. Aber das hat sich dann schon ein bisschen geändert, ja. Und Andreas schreibt auch dann weiter, Preis ist schon unglaublich, aber das Display hat einen seltsamen Farbstich. Interessant. Mit den Xiaomi-Geräten war es schon vorher was. Beim Andreas, kann mir jemand erklären, warum ich jetzt auch normalos antreffe mit Xiaomi-Geräten? Vor 5 Jahren war das ja noch nicht so. Was hat sich da verändert? Kann mir das jemand erklären? So als wenn ich 5 Jahre unter einem Stein gehaust hätte. Ja, nee, also ich meine Marketing, ja, Xiaomi ist bekannter geworden, jetzt kennen viele Leute Xiaomi, das war früher nicht so, und klar, das Marketing und auch die Einzelhändler, die haben Xiaomi entdeckt. Jetzt werden die aktiv auch angeboten, tatsächlich in echten Geschäften. Ja, nicht nur irgendwo übers Internet auf Seiten, die nur schwer und nur schlecht ins Deutsche übersetzt wurden, ja, sondern tatsächlich bei Händlern. Und das hat eben dann auch die Auswirkung, dass es dann stark bei den normalen Benutzern eben auch ankommt. Und deswegen wundert es mich jetzt nicht, dass es eben so sich entwickelt hat. Hm. Klar. So, was war sonst noch? War das hier noch? Nee, okay. Genau, nee. Sonst war eigentlich nichts mehr hier in der Community groß. Boah, seht ihr mal, war noch nicht so viel los. Dann sind wir tatsächlich am Ende, bis auf die App der Woche. Die kommt ja noch und das ist diesmal Delta Chat. Ja, cool. Delta Chat schlägt in dieselbe Kerbe wie Oxkoi. Das bedeutet Chat over IMAP und damit wird zum Chatten der Maildienst benutzt. Und wie auch schon beim Oxkoi Messenger, den ich ja letzte Woche, glaube ich, vorgestellt habe oder vorletzte Woche, ist der eben auch genau dafür ausgelegt. Und das hat den Vorteil, dass man wirklich jeden mit einer E-Mail anchatten kann. Jeden. Okay? Und das ist natürlich ein riesiger, riesiger Vorteil. Somit ist man eben nicht mehr angewiesen darauf, dass jemand einen bestimmten Mail-Client beziehungsweise Chat-Client installiert, sondern man kann einfach mit dem chatten und der kann notfalls, wenn er das nicht will, so ein Chat-Client zu installieren, dann eben per Mail beantworten, ganz klar. Und man selbst hat dann eben die Vorteile wie bei einem Messenger. Der Oxkoi-Messenger war ja, wie gesagt, letzte Woche war das, glaube ich, im Fokus. Warum denn jetzt der Delta-Chat als App der Woche? Ja, also der Oxkoi-Messenger, also Koi heißt ja Chat over Internet, von daher ist das auch ein Koi-Messenger, der nennt sich aber Delta-Chat. Ne? Und die Firma Ox, ja, die hat eben diesen anderen hergestellt. Delta-Chat wird von einem anderen Anbieter gemacht. So, und dieser Oxkoi, der sieht optisch, finde ich, besser aus als Delta-Chat. Der gefällt mir. Allerdings von den Funktionen her hat Delta-Chat die Nase etwas vorne. Ja. Was mir hier besonders gut gefällt, beispielsweise, ist, dass man hier, wenn man da auf diese Büroklammer drückt, dass man auswählen kann, ja, Kamera, Video, Galerie, wo man dann eben die Bilder vorgefertigt schon schicken kann, Audio aufnehmen, Dateien verschicken oder Kontakte einfügen, einfach so ganz schnell. Natürlich hat man hier auch noch hier zwei Buttons zum Aufnehmen von Fotos und zum Aufsprechen von Sprachnachrichten, ja. Und ein ganz wichtiger Teil, was beim Oxkoi Messenger nicht drin ist, denn man kann Emojis nicht hoch genug bewerten, ja, ist nämlich, dass die ein eigenes Emoji-System haben, so wie auch zum Beispiel Line das hat. Ja. Das heißt, man kann unabhängig von seiner Tastatur und von seinem Gerät die Emojis hier eintippen. Ja. Und die sehen optisch eben auch sehr schön aus. Da gibt es nichts dran zu deuteln. Ganz toll. Und sind auch verständlich, sage ich mal, weil die sich halt auch an einen, sag mal, weit verbreiteten Emoji-Standard halten. Ja. Ganz cool. Und deswegen, alleine schon deswegen, hat das hier einen Vorteil gegenüber den Oxkoi Messenger. Die Einrichtung ist ebenfalls hier relativ einfach. Man muss am Anfang seine E-Mail-Daten eingeben. Dafür kann man jetzt eben einen normalen E-Mail-Account nutzen oder vielleicht sich einen separaten zulegen. Die Nachrichten für die mit dieser Chat-App behandelt werden, liegen in einem Ordner Delta-Chat und dort eben wird alles gespeichert. Zusätzlich hat man hier auch noch gleich, das wird gleich eingerichtet, wie so ein Chat. Das ist ein Archiv, wo man Medien zum Speichern einfügen kann, auch Notizen und Sprachmemos, ja, und eben auch Nachrichten zum Merken. Die kann man hier einfach weiterleiten. Finde ich eine ganz praktische Sache. So hat, mit hat man ein kleines Notepad, ja, wenn man so will, das man hier auch eben nutzen kann zum Eintragen von kurzen Notizen, Sprachnotizen, Bilder und ähnliches, die man dann eben von dort aus auch leicht weiterleiten kann, verschicken kann an andere Personen. Coole Sache, ich habe es mit ein paar Leuten probiert und funktioniert wunderbar. Eine Empfehlung vielleicht, Delta Chat gibt es unter anderem, Delta Chat gibt es auch auf dem Desktop. Ja, auf dem Desktop-PC und der Linux auch, und der Windows. Wenn ihr aber hier auf beiden auch eure Nachrichten sehen wollt, müsst ihr unbedingt anwählen in diesen Clients, sowohl auf dem Computer als auch auf dem Smartphone, ja, dass ihr selbst die Nachrichten nochmal zugestellt bekommt. Das ist wichtig. Ja, Kopie an mich selbst senden, das ist wichtig. Nur dann seht ihr auch eure komplette Chat-Historie auch auf dem anderen Gerät. Ja, weil nur dann wird es in diesen Delta-Chat-Ordner quasi gelegt. Und dann ist es für euch auch auf anderen Geräten sichtbar. Ja, also insgesamt optisch haut es mich nicht aus den Latschen, aber die Integration von den Funktionen ist gut gemacht. Da optisch muss halt noch ein bisschen was dran gearbeitet werden. Ansonsten ist ein vollwertiger Chat-Client. Das Einzige, was noch fehlt, das sollten die schnell integrieren auch. Das ist Jitsi oder ein anderer Video-Chat-Dienst und den man auch zum Audio-Chat nutzen kann. Das ist wichtig, meiner Meinung nach, gehört heute zum Messenger. Aber ansonsten schon mal eine sehr, sehr, sehr gute Version für wirklich jeden zum für mit jedem zum Chatten. Und die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, war auch recht gut, funktioniert und ja, wunderbar. Also Delta Chat gibt es im Play Store oder auch F-Droid, wenn ihr keine Google Mobile Services habt, zum Herunterladen und ich glaube sogar bei Delta Chat auf der Webseite direkt. Aber Play Store und F-Droid, das sind so die Anlaufpunkte. Ne? Okay, dann sind wir am Ende für diese Woche vom Ancast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen und Infos habt, nur her damit in der Line-Community. Dort könnt ihr alles loswerden. Link dazu findet ihr in den Shownotes. In diesen Shownotes findet ihr auch die Links zu der Sendung heute. Viel sind zwar nicht, aber natürlich die App der Woche, ganz klar. Die Links sowohl von F-Droid als auch beim Play Store und auch nochmal ein Link zu diesem Huawei MatePad Pro 5G, dass ihr das mal sehen könnt. Ganz interessant. Ja, und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen coolen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. Androids rule that world.